irgendwo. SPD und CDU. Das ist ein Ding. Und das kann man nicht hinnehmen. Und Pöbel bleibt Pöbel, auch wenn junge Gesichter darunter sind. Ja, auch das gefeiert war, eben wie dieser Benno, auch der hat ein rotes Hemd reingekauft, das wurde ihm zum Verhängnis. Die haben, also auf die sind sie losgestürzt. Radikale Minderheit, wir sind eine kleine. 68 FF. Der Muff von 1000 Jahren. Ist der Faschismus in den Institutionen? Ist der Faschismus in der Struktur? Die Struktur ist kapitalistisch und die haben wir zu stürzen, um die wirklichen Grundlagen des deutschen Faschismus zu beseitigen. Solche Szenen steigen in der Erinnerung vieler Bundesbürger auf, wenn das Schlagwort 68 fällt. Vor dem geistigen Auge erscheinen Bilder von aufgebrachten Menschenmassen, brennenden Barrikaden, knüppelschwingenden Polizisten, Wasserwerfern und vom dozierenden und agitierenden Rudi Dutschke. 68 steht heute stellvertretend für die Rebellion der Studenten, für ihren Kampf gegen eine verknöcherte und in ihrer Selbstgenügsamkeit politisch desinteressierte Gesellschaft. Von diesen Erinnerungsbildern geht für die meisten auch heute noch ein Gefühl der Unsicherheit aus. Waren jene jungen Leute nicht ordentlich erzogen worden, zu Fleiß und Höflichkeit? Gab es nicht eine Ordnung, die nach dem Krieg das Wirtschaftswunder ermöglicht hatte und die deshalb fraglos gut war? Die Bilder der demonstrierenden Studenten nahmen dieser Ordnung ihre Selbstverständlichkeit. Die ältere Generation reagierte deshalb verstört, mit Abscheu und Ablehnung. Chaoten, Gammler, Hippies, Krawallmacher, so hörte man allenthalben die Wohlstandsbürger schimpfen. Die Verachtung erwuchs aus der Angst vor einer nicht genau definierbaren Bedrohung. Man fürchtete sich vor den Jungen, die sich anders gaben und andere Ziele verfolgten. Unser Protest entspringt der Empörung gegen ein sinnlos erscheinendes Leben und gegen die zynische Bevormundung durch bornierte Autoritäten, die ihre selbstherrliche Regentschaft im Staatsapparat, in den Universitäts- und Schulhierarchien und in der betrieblichen Patronage ausüben. So Bernd Rabiel, einer der führenden Köpfe des Sozialistischen Deutschen Studentenbunds, kurz SDS. Hans-Jürgen Krahl, der wohl wichtigste Theoretiker des SDS, beschreibt den Anlass des Protestes so. Der Anfang war ein Trauern um den Tod des bürgerlichen Individuums, um den endgültigen Verlust der Ideologie liberaler Öffentlichkeit und herrschaftsfreier Kommunikation. Lassen wir uns von dem Jargon nicht irritieren. Es ging um eine Befreiung, um die Befreiung von überkommenen Moral- und Ordnungsvorstellungen und um die Freiheit, über sich und sein Leben selbst zu bestimmen. Hilde Wackerhagen, die 1968, 20-jährig, die Ereignisse in Frankfurt als Studentin der Erziehungswissenschaft miterlebt hat, beschreibt das so. Eine Zeit ungeheurer Lebendigkeit, wo fast alles, was vorher dumpf, unbewusst, unnachgefragt gestimmt hat, auf den Kopf gestellt wurde, das sehr vital und lebendig machende Gefühl von, man könne wirklich sein Leben nach seinen eigenen Möglichkeiten gestalten. Dazu kam natürlich die Vorstellung, die ganze Umwelt und den ganzen Staat natürlich noch mit. Also eine riesige Vorstellung von Freiheit, die ungeheure Energien freigesetzt hat. Anders ist diese irrsinnige Arbeit, die da geleistet worden ist, zeitlich gar nicht zu verstehen. Aber wie sollten diejenigen, die ein Leben lang geschuftet hatten und jetzt ihre Pension genießen wollten, wie müssten die, die täglich im Betrieb oder im Büro ihre Arbeit leisteten und sich abends auf einen geruhsamen Feierabend freuten, darauf reagieren? Es ist immer dasselbe, geht erstmal arbeiten, euch sollte man nach drüben schicken, euch hätte man im Schürhaken abtreiben müssen. Also es gab im Grunde nur völlig verständnislose Beschimpfungen. Die Schlagzeilen der Bild-Zeitung waren damals gleichzeitig Ausdruck und Vehikel dieser Reaktion. Wer Terror produziert, muss Härte in Kauf nehmen. Stoppt den Terror der Jungen jetzt. Störung Friede der Aufmerksamkeit. Wir sind eine kleine radikale 16 Ruhe. SPD und CDU, lass das Grundgesetz in Ruhe. SPD und CDU. Leute meiner Generation, ich war 1968 10 Jahre alt, erinnern sich nur bruchstückhaft an solche Szenen. Für diejenigen aber, die damals gerade erst oder noch gar nicht geboren waren, sind die 68er und ihre Aktionen bereits Geschichte, wenn überhaupt. Deshalb zunächst ein paar Informationen. Drei Themen waren es in erster Linie, an denen sich der Protest der Studenten in der Bundesrepublik entzündete. Die Situation an den Hochschulen, die geplanten Notstandsgesetze und der Vietnamkrieg. Unter den Talaren der Muff von 1000 Jahren skandierten die Studenten, um ihren Frust gegenüber den verkrusteten Universitätsstrukturen auszudrücken. Auf Fotografien aus jener Zeit sieht man die ehrwürdigen Magnifizenzen bei feierlichen Anlässen in langen schwarzen Talaren, vergleichbar kirchlichen Würdenträgern. Sie, gemeint sind die Hochschulprofessoren, sehen aus, als hätten sie sich aus vergangenen Jahrhunderten in unsere Zeit verirrt. Tatsächlich herrschte, heute kaum noch vorstellbar, an den Universitäten in den 60er Jahren noch das Ordinarienprinzip. Der Ordinarius stand einem Institut vor, entschied über die finanziellen Mittel und die Mitarbeiter, bestimmte die Forschungsrichtung sowie die Karrieren seiner Assistenten und Studenten. Seine Macht wurde von keiner übergeordneten Instanz beschränkt und die Studenten verfügten natürlich über keinerlei Mitbestimmungsrechte. Gegen diese Bedingungen begehrten sie nun auf. Sie forderten Mitbestimmung aller Gruppen an wichtigen Entscheidungen, wollten neue Formen des Lernens ausprobieren, in kleinen Gruppen, in Seminaren. Vieles von dem, was heutigen Studenten als selbstverständlich erscheint, klang vor 20 Jahren noch revolutionär und musste in langen Kämpfen durchgesetzt werden. Das kann man sich heute wahrscheinlich schwer vorstellen, aber dass es absolut ungewöhnlich war, in einer Vorlesung überhaupt sich zu melden und eine Frage zu stellen. Man konnte immer Fragen stellen, aber es wurden keine Fragen gestellt. Und wenn jetzt jemand keine Frage stellt, sondern im Gestus mit einer unglaublichen Selbstverständlichkeit einen Vortrag aller so geht es nicht, sondern so geht es hält, ist das ist ein solcher Formbruch, dass es unglaublich schwierig ist, darauf von beiden Seiten inhaltlich zu reagieren, weil die Form so dominant ist, dass es auch zum Teil auch um Form und um Protest als Protest ging. Hierarchien und Autoritäten sollten hinterfragt werden. Man wollte nicht mehr blind einer Person mit einem Titel vertrauen. Und das war einfach eine wahnsinnige Erfahrung, einen Professor vorzuführen und zu sagen, erzähl du uns überhaupt mal, erstens, wo sind deine Konsequenzen? Zweitens, warum machst du überhaupt das Fach und was soll dieses Fach? Und die konnten sich nicht erklären. Und diese Erfahrung, dass der, also zum Beispiel, ich habe einen Professor gefragt, was überhaupt Pädagogik sei, denn das würde ja auf Psychologie basieren, ob das die Anwendung sei oder wie sie das theoretisch fassen würden. Und die konnten nicht antworten. Die konnten wirklich nicht antworten. Und das ist ein Erlebnis, was weniger, würde ich heute sagen, weniger damit zu tun hatte, jetzt theoretisch weiterzukommen, also die abzuhaken und dann selber zu suchen, was ist es denn nun, sondern es ging auch darum, von dieser Anbetung an wichtige Personen wie Professoren, Ärzte und so weiter, der Nimbus zu zerschlagen als, das sind Würstchen, das sind Leute, die wissen gar nichts. Die haben zwar furchtbar viel studiert, haben einen Mordstitel, aber da ist nichts hinter. Das ist alles Pappe. Lieber Rudi Dutschke, wird Vati sagen, wissen Sie, was das hieß? Studieren damals? Keine Bücher, kein Brot, kein Bier. Ja, da hatte keiner Flausen im Kopf. Die Welt verbessern und so, in alten Kommissklamotten, paar Mal gewendet, so sind wir rumgelaufen. Aber wir haben uns gewaschen, wenn es keine Seife gab mit Sand, jawohl, mit Sand. Und von wegen Asta, mit Bestimmung, wisst ihr, was der gemacht hat? Gehamstert, dass wir was zu essen hatten, wir und die Professoren. Und trotzdem, wir waren auch richtige Studenten, haben zusammengehofft. SPD und CDU, lass das Grundgesetz in Ruhe. SPD und CDU. Der zweite Komplex, an dem sich die Proteste der Studenten entzündeten, waren die von der christlich-liberalen Regierung geplanten und von der Großen Koalition aus CDU, CSU und SPD schließlich verabschiedeten Notstandsgesetze. Notstand, das ist im Staatsrecht ein Tatbestand, der die bestehende Ordnung gefährdet. Die Notstandsgesetze sollten der Bundesregierung außerordentliche und im Grundgesetz nicht vorgesehene Maßnahmen in Katastrophenfällen, bei einem militärischen Angriff von außen oder gegen Aufstände im Innern erlauben. Nach diesen am 30. Mai 1968 verabschiedeten Gesetzen kann der Ausnahmezustand verhängt und es können beispielsweise Demonstrationen untersagt werden. Die Studenten und auch Teile der Gewerkschaften sahen darin eine unrechtmäßige Veränderung des nach der Nazi-Herrschaft bewusst liberal und demokratisch gestalteten Grundgesetzes. Sie befürchteten vor allem einen möglichen Missbrauch im Falle unliebsamer innenpolitischer Proteste. Es passte zu ihrem Bild vom autoritären Staat, dass die Regierenden, die den deutschen Faschismus erlebt und zum Teil sogar mitvertreten hatten, mit Hilfe solcher Gesetze ihre Machtposition ausbauen wollten. Rudi Dutschke, Anführer und Sprecher der antiautoritären Bewegung, 1967. Es gibt eine lange Tradition der Parteien, in der sozialdemokratischen, der konservativen, der liberalen Parteien. Ohne die jetzt geschichtlich aufzurollen, haben wir nach 1945 eine sehr klare Entwicklung der Parteien, wo die Parteien nicht mehr Instrumente sind, um das Bewusstsein der Gesamtheit der Menschen in dieser Gesellschaft zu heben, sondern nur noch Instrumente, um die bestehende Ordnung zu stabilisieren, einer bestimmten Apparatschicht von Parteifunktionären es zu ermöglichen, sich aus dem eigenen Rahmen zu reproduzieren und so also die Möglichkeiten, dass von unten Druck nach oben und Bewusstsein nach oben sich durchsetzen könnte, qua Institution der Parteien schon verunmöglicht wurde. Ich halte das bestehende parlamentarische System für unbrauchbar. Das heißt, wir haben in unserem Parlament keine Repräsentanten, die die Interessen unserer Bevölkerung, die wirklichen Interessen unserer Bevölkerung ausdrücken. Lieber Rudi Dutschke wird Vati sagen. Und hören Sie mal ganz gut zu, was Sie hier sehen, ringsherum. Das haben wir, Ihre Väter, die Sie Würstchen nennen. Wir haben das hingestellt. Und darum, verstehen Sie darum, lassen wir uns von euch nicht sagen, wie wir zu leben haben. Sie, ihr alle, streckt doch eure Beine unter unseren Tisch. Außenpolitisch war es schließlich vor allem der Vietnamkrieg, der den Widerstand der Studenten hervorrief. Ich glaube, niemand kann die Bilder aus Vietnam vergessen, die in den 60er Jahren durch die Medien gingen. Und auch später Geborenen dürften sie nicht unbekannt sein. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit wurde ein Krieg authentisch in seiner Grausamkeit gezeigt. In den Wohnzimmern der Wohlstandsbürger wurden Menschen erschossen. Man sah die Kinder aus dem Dorf My Lai nackt und mit angstverzerrten Gesichtern vor der Napalmwolke fliehen. Die Amerikaner hatten sich bereits 1954, unmittelbar nach dem Waffenstillstandsabkommen zwischen der Kolonialmacht Frankreich und Vietnam, geweigert, eine Abmachung zu unterstützen, die den nördlichen Teil des Landes unter kommunistischen Einfluss geraten lassen könnte. Mit ihrer finanziellen und politischen Hilfe baute deshalb der Staatschef von Südvietnam, Ngo Dinh Diem, Armee und Staat zu einem antikommunistischen Vorposten aus. Die Opposition reagierte auf ihre Unterdrückung mit der Gründung der Nationalen Befreiungsfront von Südvietnam, abgekürzt FNL oder Vietcong. Sie hatte einen starken Rückhalt in der Bevölkerung, da viele der Vietnamesen die Verwestlichung ihres Landes ablehnten. Bereits Anfang 1964 hatte die Saigoner Regierung die Kontrolle nur noch über ein Drittel der südvietnamesischen Dörfer. Der amerikanische Präsident Kennedy erhöhte die Zahl der Militärberater im Süden zwischen 1960 und 1963 drastisch. Sein Nachfolger Johnson nahm 1964 den sogenannten Tonkin-Zwischenfall, die angebliche Beschießung von zwei US-Zerstörern durch nordvietnamesische Kriegsschiffe, zum Anlass, Ziele im Norden des Landes zu bombardieren. Ab Februar 1965 wurden dann militärische und wirtschaftliche Ziele systematisch angegriffen. Doch selbst Flächenbombardements von unvorstellbarem Ausmaß, Entlaubungsaktionen und Massaker an der Zivilbevölkerung konnten die Widerstandskraft des vietnamesischen Volkes nicht zerstören. Seine Kämpfer, allen voran ihr Präsident Ho Chi Minh, wurden zum Vorbild der jugendlichen Rebellen im Westen und Ziel ihrer Solidarität. Die Proteste gegen den Staat schlossen einen weiteren Punkt mit ein. Die faschistische Vergangenheit. Die Struktur ist kapitalistisch und die haben wir zu stürzen, um die wirklichen Grundlagen des deutschen Faschismus zu beseitigen und eine demokratische Gesellschaft in Deutschland. Ende 1963 hatte in Frankfurt am Main der Auschwitz-Prozess begonnen. Ermittelt wurde gegen die Lagerleitung und das SS-Aufsichtspersonal dieses Konzentrations- und Vernichtungslagers. Dort waren in den Jahren 1941 bis 1945 schätzungsweise 2,5 bis 4 Millionen Menschen ermordet worden. Der Prozess, der an die jüngste deutsche Geschichte erinnerte, wurde dann allerdings Ausdruck dafür, wie unbekümmert und ohne Schuldbewusstsein die Deutschen und selbst die Angeklagten den begangenen Verbrechen gegenüberstanden. Er brachte ein unliebsames und deshalb verdrängtes Stück Geschichte schmerzhaft ins Bewusstsein zurück. Ein Auszug aus dem dokumentarischen Theaterstück »Die Ermittlung« von Peter Weiß. Ich hatte keine Zeit, mir den Inhalt der Züge anzusehen. Wo wohnten Sie? In der Ortschaft. Wer wohnte sonst dort? Die Ortschaft war von der einheimischen Bevölkerung geräumt worden. Es wurden dort Beamte des Lagers und Personal der umliegenden Industrien. Was waren das für Industrien? Es waren Niederlassungen der IG Farben, der Krupp und Siemenswerke. Sahen Sie Häftlinge, die dort zu arbeiten hatten? Ich sah sie beim An- und Abmarschieren. Wie war der Zustand der Gruppen? Sie gingen im Gleichschritt und sangen. Erfuhren Sie nichts über die Verhältnisse im Lager? Es wurde ja so viel dummes Zeug geredet. Man wusste doch nie, woran man war. Hörten Sie nichts über die Vernichtung von Menschen? Wie sollte man sowas schon glauben? Auschwitz wurde zum Schlagwort des Protestes der sogenannten Nachgeborenen gegen die Täter und Mitläufer, der Söhne gegen die Väter. Die Auseinandersetzung mit dem Zweiten Weltkrieg und der Judenvernichtung war die Besonderheit der deutschen Rebellion. Die meisten der 68er waren, wie der Schriftsteller Rolf-Dieter Brinkmann, in den Kriegsjahren geboren. Das ist unsere Generation. Eine gerühmte Generation. Hastig und mit Angst vor dem Krieg oder den ersten Kriegstagen zusammengefickt. Ein verworrenes Motiv. Ehe der Mann in den Krieg zieht, machte der Frau noch ein Kind. Ich bin nur da, weil es den Krieg gab. Und was ist dann Kindheit und Jugend? Nichts als eine einzige Entschuldigung, dass man überhaupt da ist. Zersplitterte Fensterscheiben und dann in Erdbunkern oder Zementbunkern stehen, zusammengedrängt. Und danach, als es zu Ende war, jetzt herrschte die dumpfe Atmosphäre einer Kollektivschuld. Jetzt kamen die grauen Bilder, nachträglich dünn in die Gesamtatmosphäre eingelassen. Juden, Tausende, die verbrannt waren, tauchten erneut auf. Judenschaukeln, zerbrochene Knochen, Leichenhaufen drangen in die Vorstellung ein. Also danach kam keine Entspannung, kein Weichen des dumpfen Drucks. Das hat keine andere Generation bisher erlebt als unsere Generation hier, in dem kaputten Deutschland. Diese junge Generation hatte genug von den Kriegserzählungen ihrer Väter. Sie fragte nach den Schuldigen. Und zwar nicht nur nach der Schuld des Einzelnen, sondern weiterführend nach den Gesellschaftsstrukturen, die Krieg und Auschwitz möglich gemacht hatten. Die Ausrede, man habe von allem nichts gewusst, wurde entweder als Lüge oder als bewusste Blindheit entlarvt. Die Nachkriegsmotti, wir haben nichts gewusst und nie wieder Politik, schien sich aber angesichts des Vietnamkrieges aufs Neue hervorragend zu bewähren. Die Wut der Studenten richtete sich gegen die Trägheit und Ignoranz der Wohlstandsbürger, die dem Terror und Schrecken dort tatenlos zusahen. Sie hatten nach Ansicht der Jungen nichts im Sinn als die Erhöhung des eigenen Lebensstandards. Die Wut richtete sich aber auch gegen die im Vietnamkonflikt einseitig pro-amerikanisch berichtenden Medien, allen voran die Springerpresse. Die Medien waren es auch, die die Fluchttendenzen der Bundesbürger durch Unterhaltungssendungen und seicht-fröhliche Spielfilme unterstützten. Drei Mann in einem Boot, ne? Die fest zusammenhalten. Gut, drei Mann in einem Boot. Die bleiben stets die Alten. Wir gehören doch zusammen. Ob Horst Buchholz oder Heinz Röhmann, ob Peter Kraus oder Heinz Erhardt oder gar die Werbestrategen, sie alle halfen den politisch Desinteressierten von den widrigen äußeren Ereignissen Abstand zu halten. Nach den schweren Jahren des Krieges und des Wiederaufbaus hatten sich die Bundesbürger einem fröhlichen Konsum verschrieben. Konfliktthemen wurden tabuisiert. Oberstes Gebot war immer noch Ordnung halten. Widersprüche bzw. Risse in der Fassade wurden zugedeckt. Es roch nicht nur unter den Talaren muffig, sondern an vielen Stellen der Gesellschaft. Schon die Vokabel uneheliches Kind, die würde mir heute nicht mehr einfallen. Da wurden Zeitungen mitgefüllt mit dem Problem. Das waren gefallene Frauen. Und in meinem Bewusstsein dachte ich, um Gottes Willen, was macht denn jetzt die Arme? Also das war sofort klar, dass wenn die nicht geheiratet hat, dass das die Arme war. Ob die das wollte, das war gar nicht die Debatte, weil du kamst gar nicht auf die Idee, dass jemand so ein furchtbares Außenseitertum freiwillig auf sich nimmt. Da konntest du gar nicht drauf kommen. Über Sexualität sprach man damals nicht. Sie wurde bereits im Vorfeld verdrängt. Es gab getrennte Jungen- und Mädchenschulen. Liebespaare, die sich auf der Straße küssten, waren eine Schande. Miniröcke zeugten von Schamlosigkeit. In dieser Atmosphäre mussten die sexuell anzüglichen Rolling Stones oder Jim Morrison von den Doors bei denjenigen Abscheu und Schrecken erregen, die sich mit der Scheinmoral arrangiert hatten. Die Jugendlichen aber bekamen durch diese Musik einen Eindruck von einer anderen Lebensart. Ich denke, es gab sowas wie eine wirkliche Sehnsucht nach einer Identität von innen und außen, von sinnlichem Leben, von Freiheit, von... Für die Erwachsenen damals war die Sexwelle, ebenso wie die Reisewelle, in erster Linie eine Konsumwelle. In den 50er Jahren und zu Beginn der 60er hatte sich aus den gedemütigten Deutschen eine der wirtschaftlich wichtigsten Nationen der Welt entwickelt. 1964 herrschte in der Bundesrepublik mit noch nicht einmal 1% Arbeitslosen nicht nur Vollbeschäftigung, sondern es gab sogar eine zusätzliche Nachfrage nach Arbeitskräften. Reisen in Länder, aus denen man sogenannte Gastarbeiter holte, erhöhten das Lebensgefühl. Doch bereits 1965 gab es Anzeichen kommender wirtschaftlicher Probleme. Im November 1966 scheiterte die Regierung Erhard. Die FDP-Minister traten zurück. Den Ausweg aus dieser Situation suchte man durch die Bildung einer großen Koalition aus CDU, CSU und SPD. Der Christdemokrat Kurt-Georg Kiesinger wurde Bundeskanzler, der Sozialdemokrat Willy Brandt Außenminister. In der Opposition war nur noch die FDP, mit weniger als 10% der Bundestagsabgeordneten. 10 Tage nach der Konstitution der neuen Regierung rief Rudi Dutschke, Mitglied des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes, zur Bildung einer außerparlamentarischen Opposition auf. Und unter der Führung des SDS begannen die Studenten, sich zu politisieren. Zu jener Zeit erschien in der Bundesrepublik ein Buch, das die aufbegehrenden Studenten nachhaltig beeinflusste. Herbert Marcuses Der eindimensionale Mensch, Studien zur Ideologie der fortgeschrittenen Industriegesellschaft. Das Wirtschaftssystem dieser Gesellschaft funktioniert nach Marcuse derart, dass der Konsum zum obersten Prinzip wird und die Menschen durch ihn korrumpiert werden. Mit diesen Vorstellungen wird der amerikanische Sozialphilosoph deutscher Herkunft zum Vordenker der Studentengeneration, zum Mentor des Aufstands. Auch seine Studie Triebstruktur und Gesellschaft avanciert zum Kultbuch. In ihm beschreibt Marcuse, basierend auf der Psychoanalyse Sigmund Freuds, den Widerspruch zwischen der freien Triebbefriedigung des Einzelnen und der notwendigen sozialen Kontrolle. Und auch dort sieht er, abweichend von Freud, die Möglichkeit einer befreiten Gesellschaft. Durch die industrielle Automation und die Verkürzung der Arbeitszeit könnte mehr Triebenergie freigesetzt und damit ein befriedigenderes und befriedigteres Leben möglich werden. Mit diesen Thesen propagierten die Studenten nicht nur den politischen Umsturz, sondern auch ein befreites Sexualleben. Konkrete Vorbilder und Anstöße waren aus den USA gekommen. Dort hatten bereits Ende der 50er Jahre Schriftsteller wie Jack Kerouac und Allen Ginsberg die geltenden Wertvorstellungen abgelehnt. Kerouac nennt sich und seine Kollegen mehrdeutig Beat Generation, also Geschlagene, oder leitet man Beat von Beatific ab, glückselige Generation. Allen Ginsbergs Gedicht Howl, Geheul, wurde zum Klagelied über die Entfremdung des Menschen. Und Kerouacs Roman On the Road, unterwegs, der von der Irrfahrt eines jungen Tramps durch die Randzonen der amerikanischen Gesellschaft handelt, stieg zum Kultbuch der jungen Generation auf. Im violetten Abendlicht ging ich mit Schmerzen in jeder Muskelfaser in das farbigen Viertel von Denver und wünschte, ich wäre ein Schwarzer, weil ich fühlte, dass das Beste, was die weiße Welt geboten hatte, nicht genug Ekstase für mich war, nicht genug Leben, Freude, Kicks, Dunkelheit, Musik, nicht genug Nacht. Aus solchen Texten entwickelte sich in den USA die Gegenkultur der 60er Jahre. Bob Dylan, Janis Joplin, Jim Morrison, sie alle waren davon inspiriert. Die Love Generation und die Flower Power Kinder, die Beatniks und die Hippies, die die sexuelle Befreiung und den sinnlichen Genuss lebten, erwuchsen aus einer Gesellschaft, die ihnen Wohlstand gab, aber kein befriedigendes Leben. In San Francisco sammelten sie sich im Stadtviertel Haight-Ashbury. Sie kamen zu Fuß in psychedelisch bemalten VW-Bussen, auf Motorrädern oder per Anhalter. Und sie brachten den Duft von Patchouli und Moschus und den Rhythmus der Rockmusik in die alten viktorianischen Häuser. Mit Slogans wie »Wir sind alle eins« und »Sei frei, tu das, was dir entspricht« propagierte man ein Leben außerhalb der gesellschaftlichen Zwänge. Drogen und Musik sorgten für die notwendige Ekstase und das Gemeinschaftsgefühl. Die Haare waren lang, die Klamotten bunt, die Fantasie frei und der Geist offen.